Урок 18. Упражнение 1. Страница 80. Das Bier. Die Biere. Die Bratkartoffeln. Die Brünette. Die Brünetten. Die Einkaufsstraße. Die Einkaufsstraßen. Das Fruchteis. Der Füller. Die Füller. Das Geschenk. Die Geschenke. Das Kaffeeservice. Die Kaffeeservice. Das Kleid. Die Kleider. Der Kleiderstoff. Die Kleiderstoffe. Der Kunde. Die Kunden. Der Laden. Die Läden. Der Porzellanladen. Die Porzellanläden. Das Restaurant. Die Restaurant. Das Schnitzel. Die Schnitzel. Das Schreibwarengeschäft. Die Schreibwarengeschäfte. Die Speise. Die Speisen. Der Stoff. Die Stoffe. Die Tasse. Die Tassen. Der Urlaub, die Urlaube, das Wohngebiet, die Wohngebiete, besichtigen, hineingehen, ging hinein, hineingegangen, hinuntersteigen, stieg hinunter, hinuntergestiegen, stehen, stand, gestanden. Allein, blond, fein, preiswert, sowohl als auch. Das, sein, ihr Abitur machen. Vor allem, zur Erinnerung. Gern haben, kaputt, in rosa, entschuldigen Sie.